Ich kann mich entsinnen, wie es einst war, es wirklich war. Nur wenige sich erinnern, nach vorn dahin zurück, ein Volk sich gebar. Es noch einmal erleben, für eine Sekunde, ja. Wir sind ein Volk, noch einmal frei, noch einmal frei. Wird uns die Sonne noch einmal scheinen. Lasst uns die Geschichte noch einmal schreiben. Unsere Sonne soll noch einmal scheinen. Ich will nur nicht träumen, wenn diese Kette einst mal zerreißt. Ich will davon nichts versäumen, ein Gefangener sich einst befreit. Und es war bloß ein böser Traum, und es erblüht der Lebensbaum. Wir sind ein Volk, noch einmal frei. Noch einmal frei. Wird uns die Sonne noch einmal scheinen. Es war die Geschichte, die Last auf uns lag. Es war die Geschichte. Es war die Geschichte. Wir schreiben Geschichte an diesem Tag. Wir schreiben Geschichte.